Zuerst war ich in der Gemäldegalerie. Wie sind Sie hingekommen? Reiner Zufall, aber ein Glücksfall. Mit der altrussischen Kunst war ich vertraut. Was die Moderne betrifft, keine Ahnung. Wieso? Sind da Werke der zeitgenössischen Kunst ausgestellt? Ich glaubte, die Tretjakow-Galerie ist ein kunsthistorisches Museum. Da irren Sie sich gewaltig. Da gibt es eine große Abteilung für moderne Malerei, Bildhauerei und Grafik. Ein Rundgang genügt nicht, aber ich habe wenigstens eine Vorstellung davon. Haben Sie sich einer Führung angeschlossen? Ein lieber alter Mann hat mir den Führer gemacht. Ein richtiger Kunstkenner.